Ich fühl mich gerade etwas schlecht, meine Tasche, die sind leer. Seit einer guten halben Stunde kriegt mein Portemonnaie nicht mehr. Ich kann mich nicht vom Fleck bewegen, kann nichts kaufen ohne Geld. Ganz genau betrachtet bin ich doch fern zu schweigen der mich, keiner sieht mich, kein anderer Bürger nicht.